Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Synchronsprecher-Interviews. Und wie immer hier in dieser Videoreihe habe ich wieder einen richtig tollen Gast. Und zwar ist das diesmal Ozan Ünal. Er spricht unter anderem Emily Hirsch, Logan Lerman, Patrick J. Adams, Johnny Galecki und viele mehr. Hi Ozan. Ja, hi Tom. Und natürlich starten wir wieder mit der Frage, die ich hier schon einige Male gestellt habe, die aber immer wieder interessant ist, weil es auch zu so verschiedenen Antworten kommt. Wie bist du überhaupt zum Synchronsprechen gekommen? Ja, also bei mir war das so, dass ich Freunde hatte, meine damaligen besten Freunde, die waren schon Synchronsprecher und waren auch ziemlich dick im Geschäft. Und ich sag waren, weil sie machen es jetzt heute nicht mehr, aber damals waren die ganz dick im Geschäft und weil das die beiden Jungs waren, mit denen ich am meisten rumgehangen habe, saß ich immer ziemlich blöde rum, wenn die gerade arbeiten waren und musste warten, bis die wieder zurückkommen. Und irgendwann habe ich gesagt, ey Leute, was ihr da macht, das ist so interessant, das ist so spannend, ich will auf jeden Fall mal zugucken kommen. Und dann haben die gesagt, naja klar, kein Problem, die werden ja mal mit dem Taxi abgeholt, ne, bei jugendlichen Kindern und so weiter, die kommen mal mit dem Taxi. Und dann habe ich mich mit ins Taxi gesetzt, bin mit hingefahren und habe mich hinten ganz still in die Ecke gesetzt und wollte einfach nur zugucken. Und das war übrigens bei Hook, also 1990 oder so war das. Und dann saß ich da in der Ecke und das war gerade Kindermenge. Kindermenge, ich weiß nicht, ob der Begriff Menge irgendwie schon erklärt worden ist, das heißt ganz viele Kinder sind zusammen und bei Hook jetzt war es so, haben sie alle gerufen, Bangarang, Bangarang und so weiter. Das waren quasi die verlorenen Kinder in dem Film. Und da müssen dann meistens so, weiß ich nicht, 5, 6 Kinder irgendwie in mehreren Aufnahmen dann so eine Menge von, weiß ich nicht, 20, 30 Kindern abdecken. Und da ist es immer ganz gut, wenn man ganz viele Kinder dabei hat. Und irgendwann hat der Regisseur gesehen, na, irgendein Kind sitzt ja noch da hinten und macht nicht mit. Dann meinte ich so, ja, hat er mich angeschrien, also so über, der hat sich dann hingestellt und hat dann auf den Knopf gedrückt, hier für die Anlage, hier Intercom und so, und meinte so, ja, sag mal du da hinten, warum sitzt du da rum? Stell dich mal mit nach vorne. Und meinte ich so, nee, ich bin nur Zuschauer, ich habe damit überhaupt nichts zu tun, ich will nur gucken und so. Meinte er, doch, komm, hier, los, mach mal auch, je mehr, desto besser und kriegst auch Geld dafür, komm, tu es. Okay. Und ich so, ja, pff, ja, naja, also ist schon ein bisschen peinlich jetzt, ich kenne die alle nicht, bis auf meinen Kumpel da. Naja, gut, ich sehe die eh alle nie wieder, also was soll's. Und habe mich dann mit dazugestellt und ja, es ist ganz lustig, gerade so bei Kindermengen ist es so, die Kids sind so, ne, solange die Aufnahme nicht läuft, sind die immer so ziemlich große Fresse und so und hahaha und ja, ich sag jetzt gleich das und dann sage ich das. Und dann geht's los, ne? Das kleine rote Lämpchen geht an und gleich kommt das Bild. Und dann, wenn die Kids starten sollen, dann ist Stille. Keiner sagt irgendwas, weil die irgendwie alle nicht so richtig aus dem Arsch kommen, weil die irgendwie sich nicht trauen, so ich will nicht der Erste sein und so. Und ich hatte aber keine Ahnung. Mir hat man gesagt, sobald die da im Original die Arme hochreißen, sollen wir rufen. Und ich habe also los so... Und bin so der Einzige und alle anderen gucken nur zu so. Ich war so, oh, ich dachte, ich habe was falsch gemacht. In Wirklichkeit war ich der Einzige, der es irgendwie richtig gemacht hat. Und ja, und sowas fällt halt auf, ne? Also wenn irgendwie so ein kleiner Wicht sich irgendwie traut, wo die anderen irgendwie so verkrampfen, das ist genau das, was man braucht als Regisseur, so einen kleinen Schreihals. Und das war ich als Kind sowieso immer und... Naja, jedenfalls, der Termin war relativ schnell um. Ich hatte einen Heidenspaß und dann haben sie mich gefragt, ob ich das dann wieder machen würde. Ich so, ja, doch, ich glaube schon, so auf jeden Fall. Voll geil, auf jeden Fall, nochmal machen. Und ja, und so kam es dann. Und dann haben sie mich tatsächlich nochmal angerufen und meinten, hier ist wieder Kindermenge, hast du Lust? Ich so, ja, würde ich gern machen. Und naja, aus Kindermenge wurde dann irgendwann mal auch eine kleine Rolle. Am Anfang hießen sie noch irgendwie Junge mit Mütze oder Junge roter Schal oder so. Und irgendwann mal hatten sie auch mal einen Namen. Und irgendwann mal wurde ich auch, dann nach 3 Jahren oder so, wurde ich dann auch mal zu einem Probesprechen eingeladen auf eine Hauptrolle von einem Zeichentrickfilm, von einer Zeichentrickserie. Ja, weißt du noch, welche Serie das war? Ja, das war Feivel der Mauswanderer war das. Das war die Serie zu dem Film. Im Film habe ich ihn nicht gesprochen, aber in der Serie habe ich dann tatsächlich das Probesprechen gewonnen. Und das war dann meine allererste Hauptrolle, 93. Ja, und so fing das alles an. Und also völliger Zufall. Also aus einem Zuschauer wurde dann irgendwie ein Synchronsprecher. Und der Witz ist, dass halt meine Kumpels das heute nicht mehr machen und ich bin dabei geblieben. Also schon ein bisschen ironisch. Aber da musst du ja auch schon Talent gehabt haben, wenn du da sofort derjenige warst, der sich getraut hat, ne? Na, Talent will ich nicht sagen. Ich hatte auf jeden Fall irgendwie, ich war so ein bisschen unbedarfter und ich dachte, naja, ich sehe die eh alle nie wieder. Also so allzu sehr peinlich machen kann ich mich hier nicht. Und habe mich einfach getraut. Und das ist gerade, das wusste ich damals ja nicht, aber gerade bei Kindern, also heute, wo ich selber auch ein bisschen Regie mache und so und weiß, wie schwierig das sein kann, wenn man mit Kindern arbeitet. Jetzt heutzutage weiß ich, so eine Kinder, die hat man gerne genommen. Wirklich. Und früher haben wir natürlich auch viel, viel langsamer gearbeitet als heute. Und das bedeutet, damals hatten die Kinder auch die Möglichkeit, richtig zu lernen. Heutzutage hat man kaum Zeit, mit den Kids richtig zu probieren und 20, 30 noch mehr Aufnahmen zu machen. Also heute sitzt man da, hat unglaublich viel Zeitdruck und kann den Kids nicht so richtig was mitbringen, mitgeben, meine ich. Aber das ist interessant. Also hast du im Prinzip gar keine richtige Schauspielausbildung gemacht? Genau, ich habe wirklich überhaupt keine Schauspielausbildung. Hat man mir damals oft nahegelegt, dass wenn ich das doch verfolgen möchte und so weiter, also das vielleicht mal beruflich machen möchte, dass ich das doch mal machen sollte. Aber ich war nie so also eine Rampensau bin ich schon, aber ich bin niemand, der unbedingt immer auf der Bühne stehen muss vor Leuten und so. Also ich finde es irgendwie ganz schön, dass wir so ein bisschen im Dunkeln arbeiten. Und klar, so Theater und so ist ganz toll, aber so, also vor die Kamera zum Beispiel wollte ich nicht. Und ja, irgendwie war Schauspielausbildung dann nicht so genau das Richtige für mich. Und als ich dann alt genug war, um dann quasi zur Schauspielschule zu gehen, da war ich ja schon seit, weiß ich nicht, 8 oder 10 Jahren Synchronsprecher, da fand ich es auch nicht mehr unbedingt notwendig, zwingend zumindest. Und nach dem Abitur habe ich auch sofort das hauptberuflich gemacht und habe dann davon gelebt. Und ja, wo keine Not, ne? Also Ja, eine faule genau. Sau bin ich irgendwo auch. Hab dann was anderes studiert, witzigerweise. Ich dachte mir, ich mache mal was ganz anderes. Und ja, bin dann trotzdem am Synchron geblieben. Was fällt dir denn beim Synchron persönlich leicht und was eher nicht? Also ich glaube, leicht fallen einem Rollen, bei denen man sich nicht allzu sehr verstellen muss. Also wenn man quasi mit seiner ganz normalen Tonlage eine Rolle spielt, die einem auch sonst sehr ähnlich ist, ich denke mal, das fällt einem schon eher leicht. Und entsprechend schwer ist es, wenn man halt jemanden spielt, den man so gar nicht richtig fassen kann. Also einer, der vielleicht ein paar Jährchen zu alt ist, also wo man ein bisschen zu jung besetzt wurde und die ganze Zeit drücken muss und dann nicht mehr so richtig viel Range hat, um zu spielen. Wenn man sich halt einfach zu stark verstellen muss, dann wird es manchmal schon ein bisschen schwierig. Es kann sehr interessant sein, es kann aber auch sehr schwierig sein. Und, na, und natürlich alles, was dramatisch ist, ne? Also so, weiß ich nicht, heulen, also nicht einfach nur ein bisschen weinen, sondern richtig heulen, weil gerade irgendwie der Partner gestorben ist oder das Kind gestorben ist oder so. So eine Sachen, so eine Szenen, die einem halt selbst so unter die Haut gehen, die können zum Teil sehr schwierig sein. Hast du auch Beispiele für so einen Figurentyp bei dir jetzt, wo du sagst, okay, das war eher schwieriger und da lag ich leicht? Oh, ja, natürlich, aber ich muss gerade überlegen, was das gewesen ist. Also es gab mal einen Film, dessen Namen ich schon gar nicht mehr weiß, da war ich halt wirklich hoffnungslos fehlbesetzt und das war ein absoluter Albtraum, das zu spielen und was bei rumgekommen ist, war auch nicht besonders schön. Etwas, was besonders gut ist, naja, alle so in meinem Alter. Was nicht besonders schwierig ist, sind so die Helden. Die Helden sind meistens nicht so schwierig zu sprechen, finde ich. So ein Sidekick. Zum Beispiel bei einer Comedy-Serie, da gibt es ja meistens so einen Helden, sage ich mal, und dann gibt es immer den unglaublich lustigen, vielleicht ein bisschen kleinen Dicken, der da immer mitläuft und der hat Vielleicht die. als Beispiel ja auch den Nolan von Anger Management. Ja, der Nolan, ja, aber der Nolan der ist nicht so schwer zu greifen, weil ich gar nicht genau weiß, was der da macht im Original. Der spielt irgendwas, also der ist ja mal so dauerstoned. Und wenn man dann immer so langsam redet, dann kann man eigentlich nicht allzu viel falsch machen. Aber das ist halt eine Rolle, also die Type ist halt irgendwie so schräg gezeichnet, da kann man sich kaum richtig vertun. Also viel schwieriger ist, also ich finde, wenn so eine Rolle unglaublich überzeichnet ist, dann ist es schwer zu sagen, ist das noch realistisch oder nicht. Also schwierig sind eigentlich die Rollen, die sehr natürlich sind. Also Natürlichkeit, so blöd es klingt, Natürlichkeit ist am schwierigsten zu faken, um es mal so zu sagen. Hört sich logisch an. Ja, also das ist manchmal echt schwierig. Und gerade bei einem wirklich anspruchsvollen Arte-Kinofilm oder sowas, ja, also Arte und Kino, ich weiß, das passt jetzt nicht, aber so ein Arthouse-Film, der dann auf Arte läuft, die haben meistens so einen gewissen Anspruch, sehr natürlich zu sein, vielleicht auch von der Art, wie die Kamera bewegt wird und so weiter. Und da darf man sich halt keine Synchrontöne aneignen, ne? Also Synchrontöne ist halt immer so der gleiche Bogen, wenn die Leute immer gleich reden. In jedem Satz reden sie gleich. Das ist auf Dauer sehr unnatürlich. Gibt es denn vielleicht eine bestimmte Rolle, die du gerne mal sprechen würdest oder was du vielleicht auch sogar gern gesprochen hättest oder sogar was du dir gar nicht vorstellen kannst zu sprechen? Also es ist ein bisschen schwierig. Wenn ich irgendwie einen coolen Film sehe, dann möchte ich vielleicht gerne irgendwie Teil davon sein, dass ich sage so, das ist mal so ein richtig toller Film, da hätte ich gerne mitgemacht. Sowas, ja. Das kann mal passieren, aber wenn du mich jetzt so konkret auf eine Rolle ansprichst, gibt es da eigentlich nichts wirklich. Die einzige Ausnahme wäre wahrscheinlich der Gollum. Ich bin gar nicht so der riesen Herr-der-Ringe-Fan, muss ich echt zugeben, aber den Gollum, den hätte ich auch gern gesprochen. Einfach, weil der, glaube ich, wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Also ich wette, das war auch unglaublich schwierig und was Mego da hingelegt hat, ist wirklich also absolut unfassbar toll, ja, also das hätte ich nie so hingekriegt, nie, aber es hätte auf jeden Fall Spaß gemacht, das zu sprechen, das auf jeden Fall, ja, das, weil es einfach so schräg ist und es ist so, ja, es ist so abgefahren irgendwie, das macht Spaß. Ja, wo wir gerade bei Spaß sind, was gefällt dir denn am Synchronsprechen am allermeisten? Am allermeisten auf jeden Fall die Abwechslung, die man hat, also ich meine, ich mache das jetzt, seit ich 10 bin oder 9 bin. Und je älter ich geworden bin, desto älter wurden auch die Rollen, die ich gesprochen habe. Und das ist irgendwie schon echt abgefahren. Wenn man am Anfang immer die ganzen Kids gesprochen hat, dann war man immer der kleine Bruder von irgendwem oder der Sohn von irgendwem. Und dann ein paar Jahre später war man mal der große Bruder. Und mittlerweile spreche ich Leute, die haben selber Kinder und so. Und also das ist auf jeden Fall geil. Und was auch geil ist, ist definitiv die Tatsache, dass man an einem einzigen Tag in vielleicht, weiß ich nicht, 4 verschiedenen Projekten drin ist. Und dann ist man morgens eine kleine Zeichentrickfigur, irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht eine Kuh oder so. Am Nachmittag ist man dann ein Vampir und macht so ein bisschen auf, naja, wie soll ich das sagen, gruselig oder auf irgendwie total cool. Dann später ist man irgendein hochgewachsener Sportler oder sowas und am Abend ist man dann Rechtsanwalt oder irgendjemand aus der Bronx oder so. Oder also es ist wirklich, innerhalb eines Tages hat man völlig verschiedene Facetten, von stinkreich zu ganz arm, von alt zu jung, von verbraucht zu unverbraucht und das ist schon, also das können echte Schauspieler, glaube ich, nicht von sich behaupten. Also echte Schauspieler heißt die, die wir im Bild sehen. Logisch. Sprichst du denn lieber alleine oder gemeinsam vor dem Mikrofon? Was sind die größten Unterschiede und in wie vielen Fällen kann man eigentlich zusammen vor dem Mikrofon stehen? Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also früher war das auf jeden Fall so, dass man sehr, sehr selten alleine vor dem Mikro stand. Und heutzutage ist es eigentlich normal. Also ich bin fast immer alleine im Mikro vor dem Mikro und muss sogar sagen, dass es mich manchmal ein bisschen unsicher macht, so ein wenig, wenn plötzlich ein Kollege neben mir steht, weil es einfach so eine unglaublich ungewohnte Situation ist mittlerweile. Wie gesagt, früher war das nicht so. Ich finde es total toll, mit Kollegen zu sprechen, vor allem, wenn ich die Kollegen kenne und mag und wir uns seit vielen Jahren wirklich schon kennen, dann ist es der absolute Knaller. Wenn es ein Kollege ist, den ich jetzt nicht so mag, dann ist es halt Arbeit, aber auch nicht besonders schlimm. Da kann man zwischen den Takes auch einfach mal sich mal kurz hinsetzen und mal was trinken oder mal ein bisschen aufs Handy gucken oder so. Allein arbeiten ist konzentrierter, wenn man zu zweit ist, gerade wenn man sich lange kennt, dann quatscht man sehr viel, also auch über Persönliches und so. Das kann so ein bisschen von der Arbeit ablenken. Da muss man sich dann gerade bei einer schwierigen Szene wieder irgendwie kurz mal ermahnen und sagen, warte mal, wir quatschen gleich weiter, lass mich mal ganz kurz hier das und das machen. Ja, also ich denke, das ist der größte Unterschied, dass man viel konzentrierter arbeitet, wenn man alleine ist. Aber gerade in einem Dialog, zum Beispiel zwischen Mann und Frau, sagen wir mal Liebesszene oder so, ist natürlich ganz klar, dass man das wirklich viel, viel schöner spielen kann, wenn man das zu zweit macht. Oder auch so ein Gespräch zwischen Vater und Sohn oder sowas. Ja, so eine Gespräche sollte man eigentlich zusammen aufnehmen. Ist aber heutzutage unglaublich schwierig, hat auch damit zu tun, dass die Leute alle wenig Zeit haben, gerade die guten Leute haben wenig Zeit. Und die dann zusammenzubestellen, ist oft echt, ja, fast unmöglich. Und ist aber sehr schade. Also ich finde, ein Film, der lebt davon, wenn die Dialoge, gerade so, wenn zwei Leute miteinander sprechen, wenn die gut sind, und die werden wirklich am besten, wenn man zusammen vor dem Mikro steht. Wo wir gerade dabei sind, wie siehst du denn dann den Stand und die Entwicklung der deutschen Branche? Schwieriges Thema, weil gerade auch eine Menge passiert. Also jetzt nicht jetzt heute oder so, aber so zur Zeit ist so ein bisschen die Branche, ich will nicht sagen im Umbruch, aber es kommt langsam so der Punkt, wo irgendwie klar ist, es geht so nicht mehr weiter. Alles wird immer billiger. Also anstatt dass unsere Gagen oder Gehälter wachsen, werden sie eher bleiben sie entweder gleich oder gehen noch weiter in den Keller. Und es geht nicht nur um das, was ich verdiene, sondern wir arbeiten ja in einem Team. Und oft sind, also eigentlich in der Regel sind die Sprecher diejenigen, die am meisten verdienen. Und alle anderen kriegen deutlich weniger. Und das sollte man auf jeden Fall mal überdenken, ob das so schlau ist. Weil wenn man halt wirklich ständig unter Stress steht, wir sind auch alle nur Menschen, wir machen auch Fehler, und darunter leidet einfach die Qualität. Und es geht jetzt nicht nur um Geld, also ne, Zeit ist Geld, wir müssen halt schnell arbeiten, damit es sich lohnt. Und die Firmen, die unterbieten sich gegenseitig, um den Auftrag zu kriegen. Manchmal sagt der Auftraggeber, wenn du den Film zu dem Preis machst, kriegst du danach noch drei andere. Und dann, ja, okay, gut, mache ich und so. Und so entsteht manchmal dann, so entsteht so eine Spirale, die nach unten führt. Und ja, wenig Geld bedeutet immer, es muss sehr schnell gehen, und sehr schnell bedeutet immer, dass die Qualität darunter leidet. Und ja, jeder, der wirklich Filmfan ist, der würde gerne, weiß ich nicht, einen Euro mehr an der Kinokasse lassen, wenn er dafür eine Tip-Top-Synchro kriegt, denke ich mal. Aber ja, das Synchron ist irgendwie nicht wichtig genug, habe ich zumindest manchmal den Eindruck, dass die Leute wirklich Geld dafür in die Hand nehmen. Und damit meine ich jetzt die Auftraggeber zum Beispiel. Gilt nicht für alle, aber für manche. Ja, das ist wirklich total erstaunlich. Ich kann das gar nicht so richtig glauben, wenn ich das höre immer. Weil, ich meine, jeder Film, der lebt ja gerade in Deutschland von der deutschen Synchro. Auf jeden Fall. Ich meine, wenn du jetzt von heute auf morgen sagen würdest, okay, Synchron ist trotzdem noch uns allen zu teuer, wir bringen die Filme jetzt noch im Original mit deutschen Untertiteln. Ja, da wäre was los. Mich würde mal interessieren, was dann passieren würde. Ja, das sagen wir uns auch Das oft. wäre die Apokalypse des deutschen Films. Ja, also auch wenn in Deutschland viele Leute Englisch können, was machen die Leute, wenn auf einmal unglaublich tolle Filme aus Frankreich kommen, wie zum Beispiel Ziemlich beste Freunde oder so? Der Film wäre in Deutschland nicht mal ansatzweise so erfolgreich gewesen, wenn er nur mit Untertiteln gelaufen wäre. Und ich glaube auch, dass Und er eine ist ja auch Schule. gut synchronisiert. Ja, eben, der Film ist super und hat tolle Sprecher abgekriegt. Und mit, sagen wir mal, der C-Kategorie wäre der Film vielleicht nicht ganz so gut gelaufen. Und es hat sicherlich auch einen Grund, warum irgendwann auch die Computerspielindustrie sich gedacht hat, hey, irgendwie scheint es so zu sein, dass die Fans tatsächlich sogar bei einem Computerspiel Wert darauf legen, dass die Dialoge irgendwie gut sind, und haben irgendwann angefangen, professionelle Sprecher, zum Beispiel Synchronsprecher, zu buchen. Und siehe da, das wird von den Fans mit Anerkennung quittiert. Also die Leute sagen, hey, das Spiel ist vielleicht gar nicht mal so toll, aber die Synchro ist geil. Das ist doch auch mal was man gerne hört. Ja. Und das sollte doch eigentlich dazu führen, dass die Leute dann auch bereit sind. Was hältst du denn von Aussagen wie die Synchronisation ist sowieso schlecht oder der Originalton ist immer besser? So Pauschalaussagen. Ja, genau. Das ist halt eine Pauschalaussage, die ich natürlich, also die hört man als Synchronsprecher wirklich sehr oft. Und auch so Sachen wie, ach, du bist Synchronsprecher, das ist ja toll, aber tut mir leid, ich gucke immer nur im Original, also nichts gegen dich und so. Kann ich total verstehen und habe ich auch kein Problem mit. Ich gucke auch sehr, sehr viel im Original. Aber zu behaupten, dass die Synchronisation, also dass die synchronisierten Fassungen immer schlechter seien, das ist ganz klar falsch. Also es gibt wirklich Beispiele für Serien oder Filme, die im Deutschen viel, viel, viel, viel, viel besser geworden sind als im Original. Und ja, deswegen belächle ich das so ein bisschen. Ich kann es verstehen, ich weiß auch, was die Leute damit sagen wollen. Aber man darf halt nicht vergessen, das, was wir machen, ist halt, naja, es ist natürlich ein Schummeln, ne? Also, wir müssen versuchen, eine völlig fremde Sprache auf einen Mund zu legen, die eine ganz andere Sprache spricht. Und wir müssen versuchen, mit den deutschen Worten und den Bedeutungen der deutschen Worte auszukommen, wo in Frankreich oder in den USA vielleicht ein Wort mehrere Bedeutungen haben kann oder Färbungen, vor allem wenn es so um Nuancen geht, ne? Dann wird das immer sehr, sehr schwierig, sowas auszudrücken. Und es ist wirklich sehr, sehr, ein sehr komplexes Thema. Und da geht oft was verloren, gerade mit so Wortwitzen, ne? Also auch bei Big Bang Theory gab es ja ganz viele Geschichten, da gab es so Wortwitze, die konnte man einfach nicht übertragen, weil es im Deutsch nicht funktioniert. Da kann man sich noch so verbiegen, es geht einfach nicht. Und da muss man halt versuchen, irgendwie einen anderen Witz zum Beispiel zu verkaufen, der ungefähr genauso witzig ist und den Charakter in ungefähr genau dem gleichen Licht dastehen lässt. Der muss ja auch irgendwie zur Situation passen dann, ne? Genau. Und da muss man halt selber kreativ werden. Und das kann wirklich sehr, sehr schwierig werden oder auch unmöglich sein. Das darf man halt nicht aus den Augen verlieren. Auf der anderen Seite muss man aber allerdings auch sagen, die Leute, die immer jammern, ja, ich hasse ja deutsche Synchronisation, die dürfen gerne auch mal in Polen oder auch in der Türkei zum Beispiel mal sich ein paar synchronisierte Fassungen angucken. Da werden die relativ früh sich nach einer deutschen Synchro sehnen. Also Deutschland ist, was Synchronisation angeht, wirklich Weltspitze, muss man einfach sagen. Und das sage ich nicht, um mir selbst auf die Schulter zu klopfen, sondern ich habe auch schon Filme gesehen, die in den USA synchronisiert wurden. Das ist gar nicht so gut, wie man sich das vielleicht gedacht hätte. Und da sind die Deutschen wirklich, gerade bei Blockbustern und so weiter, da steckt viel mehr Arbeit drin, als die Leute sich das vorstellen. Gerade in den USA hast du ja angesprochen, es gibt ja gar keine richtige Synchronkultur in den USA. Nee, nicht Die wirklich. Filme Die werden drehen ja lieber dann, nach. genau, dann gibt es dann ein Remake, das gedreht wird und dieses Ja. Remake wird dann wieder von Deutschland synchronisiert, wie auch das Ja. Original. Ja. Und das, was es in den USA gibt, sind ja dann, wenn Animationsfilme von Disney kommen oder Ja, vielleicht auch das stimmt. Anime und die werden Das dann halt stimmt. auch synchronisiert. Die werden synchronisiert, haben aber auch manchmal den Vorteil, und das ist natürlich ein bisschen gemein, dass die nicht synchronisieren, sondern dass sie das einsprechen und dann quasi die Münder auf den Mund raufgesetzt werden. Also, dass die Münder auf den Mund, ja. Also, sagen wir mal so, dass der Sprecher, während er spricht, quasi gefilmt wird und die Animationsleute quasi den Mund von der Figur auf den Mund von dem Sprecher legen. So, das bedeutet, ich kann quasi sprechen, wie es mir passt und muss nicht mich an das Timing der Figur halten. Das ist nicht immer so, aber doch oft. Also, dass quasi erst gesprochen wird und dann gezeichnet oder dann animiert. Und das ist natürlich doch nochmal das Stückchen Freiheit, das uns leider fehlt. Wir müssen halt unseren Witz, wenn der im Original nur vier Worte hat mit acht Silben, dann müssen wir unseren deutschen Witz genauso in vier Worten mit acht Silben unterbringen. Meinetwegen in fünf Worten, aber trotzdem mit acht Silben. Und das ist schon echt schwierig. Bei Animationsfilmen ist mir das auch aufgefallen, dass zum Beispiel jetzt bei Guardians of the Galaxy zum Beispiel spricht im Original Bradley Cooper den kleinen Waschbär, den Rocket. Okay. Oder Elijah Wood hast du ja auch schon, wenn Elijah Wood mal eine Animationsfilmfigur spricht, hast du Ja. tatsächlich dann auch schon mal die Stimme ihm dann geliehen. Ja, Da genau. wird ja gar nicht danach gegangen, wer spricht den im Original und wer spricht Elijah Wood bei uns. Das Sondern stimmt. da wird Also, ja komplett eine neue Rolle dann gegeben, ne? ja, ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich glaube, kein Mensch in Deutschland weiß eigentlich, dass bei Happy Feet der Mumble von Elijah Wood gesprochen wurde. Das kann sein, dass das irgendwo in den Credits zwar drin steht. Aber ich glaube, das weiß keiner, weil es steht natürlich nicht auf dem deutschen Filmplakat mit der Stimme von Elijah Wood. Und da haben sie gesagt, ja, weil das in Deutschland sowieso keiner mitkriegt, müssen wir uns jetzt auch nicht an Timo halten und haben dann gecastet. Und als ich beim Casting war, wusste ich auch gar nicht, dass der von Elijah Wood gesprochen wurde. Hat mir ja keiner gesagt und ich habe auch nicht gefragt, um ehrlich zu sein. Und erst später habe ich das erfahren und dachte mir so, oh, ach guck mal. Ja, habe ich auch mit Tummo kurz drüber gequatscht und ja, war alles gut, ne? Also wäre was anderes gewesen, wenn ich Elijah Wood in einem Film gesprochen hätte und klar gesehen hätte, ach, das ist doch Elijah Wood, wieso macht denn das nicht Timo? Das wäre natürlich eine ganz andere Situation gewesen. Und wenn sowas passiert, sagen wir mal, wenn du dann auf einmal ein Casting hast als Elijah Wood oder auf einmal einen Sprechtermin hast und du musst Elijah Wood sprechen, wie reagierst du dann darauf? Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind wir in der Synchronzunft so ein bisschen gespalten. Einige sagen so, einige sagen so. Also ich habe die Nummer von Timo, ich hätte ihn einfach angerufen und gefragt, hey Timo, ich bin hier bei einem Probesprechen auf dein Elijah Wood, wie sieht's denn aus? Weißt du was davon? Wie kommt's, dass du nicht hier bist? Und dann muss man halt weiter entscheiden. Manchmal hat das ganz blöde Gründe, weshalb eine Rolle umbesetzt wird. Manchmal sind das ganz nachvollziehbare Gründe. Da muss man dann einfach entscheiden. Ja, das ist halt schade, wenn dann mal ein großer Schauspieler, bei dem man sich dann wirklich an die Stimme gewöhnt hat, auf einmal dann einen Sprecher hat, ne? Ja, total. Das ist dann so Und die ein bisschen die Kehrseite, sag ich mal. ganz genau. Und also ich persönlich finde es auch doof, wenn ein Charakter, den ich jetzt irgendwie schon 10-mal gesprochen habe, zum Beispiel, dann von einem Kollegen gesprochen wird und ich wurde nicht mal angefragt oder möglicherweise wurde ich angefragt, aber war dem Auftraggeber zu unbequem oder zu teuer oder zu was auch immer. Und das ist schon echt, manchmal echt blöd. Und ja, da gibt es auch manchmal eine gewisse Art von Solidarität, auf die man sich mal mehr, mal weniger verlassen kann. Und ja, es ist halt schwierig. Also es ist so ein Ding. Also ich erkundige mich auf jeden Fall bei dem anderen Sprecher, was denn da gelaufen ist. Weil wenn es eine hässliche Geschichte ist, dann überlege ich mir, ob ich dann zu dem Probesprechen hingehe oder ob ich nicht sage, nö, soll es auch ein anderer machen. Wenn du ein Angebot oder eine Zusage kriegst, hast du denn dann manchmal auch sogar die Zeit, dir das jeweilige Werk vorher anzusehen? Also die Zeit würde ich mir wahrscheinlich schon nehmen. Es ist sicherlich nicht bei allen Projekten möglich, aber bei Kinofilmen ist es oft möglich und manchmal auch gewünscht vom Auftraggeber, manchmal auch unmöglich. Die Sache ist die, heutzutage wird ja viel kopiert und ins Internet gestellt und das heißt, kein Mensch wird mir einen Film mit nach Hause geben, damit ich ihn mir angucken kann, weil wenn ich den dann zum Beispiel irgendwo, um ihn einem Kumpel zu geben, irgendwo bei YouTube hochlade und plötzlich macht das die Runde, dann hat die Produktionsfirma einfach mal Millionen oder Milliarden Verluste und das ist so das Allerletzte, was die wollen. Das heißt, wenn ich mir mittlerweile einen Kinofilm zum Beispiel vorab angucken möchte, dann muss ich zu der Synchronfirma fahren. Die haben dann extra Zimmer, also die ganzen großen Synchronfirmen haben so einen extra Raum, da steht ein Computer drin. Da muss ich dann mein Handy irgendwo abgeben vorher und dann sitze ich dann da drin und dann darf ich mir den Film angucken. Ich darf mir auch was zu essen und was zu trinken mitnehmen, aber das war's dann auch schon. Ja, dann guckt vielleicht auch hier und da mal jemand nach, ob ich auch wirklich da keinen Quatsch mache und irgendwie ein zweites Handy raushole und da was abfilme oder so. Also es ist schon so ein bisschen, ich will nicht sagen paranoid, aber also man traut uns doch ein bisschen was zu, offensichtlich. Es geht halt um Geld, ne? Um viel Geld. Ja, aber Und dann hat man ja dann nicht so eine richtige die Kinoatmosphäre oder so, sondern sitzt da oh wirklich Gott, vor so einem kleinen nein. Bildschirm und muss sich das dann angucken. Ja, und ganz oft auch in Schwarz-Weiß, damit halt auch da die Freude am Kopieren verloren geht mit irgendwie irgendwelchen Zeichen drin. Ganz fett steht dann zum Beispiel da das Label vom Verleih drin und irgendwelche Namen. Und also man kann sich gar nicht vorstellen, wie unglaublich verunstaltet so ein Bild sein kann, mit dem wir da manchmal arbeiten müssen. Also mit dem Bild müssen wir dann oft auch synchronisieren. Ja, da sieht man manchmal den Mund nicht, weil da irgendeine Schweinerei im Bild ist, die eigentlich ein Kopierschutz sein soll, aber die uns bei der Arbeit hindert. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist, es gibt so eine Technik, die nennt sich Rotoskop. Hat das schon mal jemand erzählt? Nee, das erzähl doch mal. Rotoskop ist eine sehr abgefahrene Nummer. Da hat sich ein besonders pfiffiger Regisseur eine Sache überlegt, um den Kopier, also um quasi, es ist eine Maßnahme zum Kopierschutz, ne? Und zwar hat er das so gemacht, immer dann, wenn man einen Mund sieht und der auch spricht, dann, also ganz kurz, die Ausgangssituation ist, das Bild ist komplett schwarz. So. Immer wenn einer spricht, geht genau über seinem Mund so ein kleiner Kreis auf. Man sieht vielleicht noch die Nasenspitze, auf jeden Fall den Mund. Und sobald er den Mund zumacht und nicht mehr spricht, dann ist das Bild wieder schwarz. Und wenn zwei Leute miteinander reden, dann geht links unten ein kleiner Kreis auf und rechts oben geht ein Kreis auf und man sieht nur den Mund. So. Und man hat aber gar keine Ahnung, wo sind die denn da jetzt eigentlich? Ja, und das kann zu sehr lustigen Situationen führen, wenn er zum Beispiel sagt, you over there. So, ruft er im Original. Jetzt wissen wir aber gar nicht, ja, wo zeigt denn der hin? Und vor allem, wie viele Leute stehen denn da? Sagt er jetzt, hey, du da drüben? Oder sagt er, ey, ihr da drüben? Oder sagt er vielleicht höflich, hey, sie da drüben? Und weil wir das nicht wissen, nehmen wir auch allen Ernstes drei Fassungen auf. Okay. Und das ist total absurd. Und erst am Ende, wenn dann quasi der Film dann gemischt wird, dann gibt es dann das richtige Bild. Und erst dann wird klar, ja, wie viele Leute stehen da hinten und welche Fassung nehmen wir denn jetzt? Und das kann zu total abgefahrenen Situationen führen. Also ich erinnere mich, es gab so eine Situation, da halt auch so mit Rotoskop und meiner schreit und brüllt und ruft und man hört halt ganz laut ein Hubschraubergeräusch. Und ich denke die ganze Zeit, mein Typ, also meine Fantasie musste ich da zu Rate ziehen, meine Fantasie hat mir gesagt, der hängt jetzt unten an der Kufe von dem Hubschrauber und ruft dann da was irgendwie zu den anderen Leuten, die wahrscheinlich an einer anderen Kufe hängen oder so. Dann später im Kino habe ich gesehen, nee, viel besser, der sitzt in einem Auto und das Auto hängt unter einem Hubschrauber und der sitzt da eigentlich ganz entspannt. Also ich meine, klar, der hat Angst und so, das bleibt, aber er hat gar keine Anstrengung, er sitzt da ganz entspannt in diesem Auto und schreit aus dem Fenster raus. Ist natürlich was anderes, als würde er sich jetzt irgendwie mit Händen und Füßen an so einer Kufe festhalten. Logisch. Ja, hätte ich gerne gewusst, als ich das gesprochen habe, hätte ich vielleicht ein bisschen anders gestaltet, dann war es dann zu spät. Okay. Und so eine Situation sind halt wirklich absurd und dann denkt man sich auch so, was machen wir hier eigentlich? Also so kann ich einfach nicht arbeiten. Ich brauche auf jeden Fall ein Bild, sonst kann ich hier nicht wirklich arbeiten. Geht nicht. Musst du auf den Tisch klopfen und sagen, ich kann so nicht arbeiten. Ja. Witzigerweise haben andere das dann zum Glück auch gemacht. Ach, ich könnte noch Stunden reden, aber ist nicht so wichtig. Also jedenfalls, ich hoffe, das wird es bald nicht mehr geben. Das macht auch nur ein ganz spezieller Mensch, der findet das irgendwie besonders clever. Interessant, okay. Mhm. Also die Schwierigkeiten im Synchron auch mal. Auszug ja. Aus der Karriere von Ozan Ünal. Gibt es denn vielleicht eine ganz bestimmte Figur oder vielleicht einen Charakter, wo du sagst, der liegt mir ganz besonders am Herzen? Oh doch, auf jeden Fall. Also es gibt auf jeden Fall so Produktionen, selbst wenn die richtig anstrengend sind, geht man mit einem Grinsen nach Hause. Und dazu gehört zum Beispiel Mike Ross aus Suits oder auch der Dipper aus Gravity Falls. Das ist so eine lustige Disney-Zeichentrickserie. Viele denken, das ist was für Kinder, aber da haben auch Erwachsene echt Spaß dran. Also einige Folgen sind sogar so heftig, dass ich gar nicht glaube, dass das Kinder gucken sollen. Aber das macht auch wahnsinnig viel Spaß. Ich wette, wenn ich jetzt noch 10 Minuten nachdenke, fallen mir noch 2 Dutzend Namen ein. Aber ja, klar. Also ich denke, jeder hat so seinen Liebling. Und ich habe auch meinen Lieblingsschauspieler, das ist der Emil Hirsch, der, egal was der macht, ich habe immer Spaß dabei. Der ist auch wirklich ein unglaublich toller Schauspieler, finde ich. Und wenn ich zu einem Film gerufen werde, wo der wieder mitspielt, dann weiß ich schon vorher, okay, da gebe ich mir noch viel mehr Mühe als sonst sowieso schon so. Quasi 110%, weil das soll gut werden, weil der ist einfach, der hat es auch echt verdient, dass man da richtig alles reinlegt. Gibt es denn so Textzeilen oder sowas, wo du sagst, das ist dir peinlich? Das eigentlich wahrscheinlich nicht, ne? Nein, also so ein bisschen stöhnen muss ich manchmal, wenn es halt unglaublich schmalzig wird. Also ich bin nichts gegen Romantik, aber manche Sachen sind so unfassbar schmalzig, da verdrehe ich dann schon hier und da mal so ein bisschen die Augen. Auch das muss trotzdem natürlich und echt vor allem klingen. Das ist auch manchmal gar nicht so leicht. Also wenn man denkt so, boah, das würde ich nie sagen. Das würde ich nie sagen. Mir fallen 10 Worte ein, die viel schöner sind als das. Aber er sagt es im Original, ich muss es jetzt auch machen. Ja, das kann echt schwierig sein. Wurdest du denn schon mal anhand deiner Stimme erkannt? Nee. Gab's das noch gar nicht? Nee, nie. Noch nie. Ich bin überhaupt froh, wenn meine Freunde, die mich kennen, wenn die mich erkennen. Das ist schon eine große Sache. Also mein Vater hat mich noch nie erkannt irgendwo. Krass. Meine Schwester, nee, noch nie. Meine Mutter schon mal, aber auch eher die Ausnahme. Und meine Schwester, die ist, boah, also die erkennt mich ständig. Also die hört nur ganz kurz und sagt, das ist doch mein Bruder. Und da freue ich mich sehr. Also die hat ein sehr gutes Gehör. Das gilt auch für mich, also ich höre es auch total raus. Ja, klar, es gibt wirklich Leute, die, also vor allem wenn sie sich auch ein bisschen mit für Synchronisation interessieren und dann so ein bisschen drauf achten, die kriegen das hin. Aber so Leute, die eigentlich sich nie darüber Gedanken machen, was Synchronisation eigentlich bedeutet und was wir da machen, für die ist das unglaublich schwer. Die, was, das bist du? Das klingt ja gar nicht wie du. Sprich mal wie der. Sag ich, es ist genauso wie jetzt auch, nur ein bisschen höher. Ja, mach mal, mach mal. Ja, nee, das klingt, die Stimme ist die gleiche. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr Osan erkannt? Das könnt ihr mal reinschreiben. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Ja. Mit Sicherheit. Ihr interessiert euch ja auch alle dafür. Als Stimme von Johnny Galecki bzw. Leonard aus The Big Bang Theory, der mega erfolgreichen Sitcom aus den USA, bist du zu hören. Wie gefällt dir diese Rolle? Ich mag die Serie, auch wenn ich eigentlich nicht so der Fan bin von diesen Comedy-Serien mit Lachschleife. Ich mag die Serie trotzdem. Ich muss allerdings gestehen, am Anfang dachte ich mir erstmal so, was ist das denn? Ich hätte nie gedacht, dass die Serie ankommt. Also nach den ersten paar Folgen aus Staffel 1 dachte ich, das ist was für Nerds. Und also, dass die Serie so durchschlagen würde, hätte ich niemals für möglich gehalten. Das erstmal vorneweg. Und die Rolle Lennart macht schon Spaß, aber ich muss zugeben, ich glaube, alle anderen Rollen sind lustiger. Also der Lennart ist immer so ein bisschen so die Nase, die irgendwie nicht, die nicht so, ja, der ist immer so, und der kriegt immer irgendwie nur aufs Dach und ich weiß nicht, er ist so der normalste von denen, ne? Also das ist auch der, der zuerst die Freundin hatte und ich glaube, seine Freundin ist auch so die normalste von den Mädels da. Und alle anderen, also auch der Howard, Sheldon, ne, brauche ich nicht sagen, Sheldon und auch Garrett, der den Sheldon ja spricht, Ja. unfassbar toll, unglaublich toll. Auch die Rolle ist sehr, sehr toll, obwohl ich ihn nicht beneide, weil der redet ohne Punkt und Komma, das ist der Wahnsinn. Also ich möchte den nicht sprechen, aber es macht viel Spaß, Garrett dabei zuzugucken, wie er es macht. Ach so, da seid ihr dann auch gemeinsam im Studio schon gewesen? Ja, oft, am Anfang zumindest, haben wir ja wirklich oft zusammen gesprochen und ich habe mich wirklich totgelacht. Der macht das wirklich super. Ja. Auch Howard, Sebastian, der den spricht, der macht das auch fantastisch. Und ich glaube auch seine Rolle, die ist so schräg, die macht, glaube ich, auch Spaß, also viel Spaß. Mein Lennart ist, der ist halt nicht ganz so daneben. Ich finde es immer ganz witzig, wenn er mal wieder irgendwie total durchdreht, aber das passiert ja nicht so oft. Und unseren Howard sage ich, und unseren Raj, ja, das ist sowieso, das ist sehr witzig. Ist aber auch nicht ganz einfach, Okay. was er da macht, ne? Also mit dem Ja, Dialekt mit und dem so, Dialekt, ja. das ist schon schwierig. Ich meine, er hat den Dialekt ja wirklich, er spricht ja wirklich so. Der Sprecher von Raj heißt ja auch Raj. Zwar nicht Rajesh, sondern Rajwinder, aber der macht das auch wirklich super, finde ich. Ich weiß, da gibt es manche Leute, die haben manchmal angeblich Schwierigkeiten, ihn zu verstehen. Ich verstehe ihn ganz wunderbar. Ja, doch, auf jeden Fall. Und ich finde, das ist auch ganz toll, dass sie sich dafür entschieden haben, jemanden zu holen, der den Akzent von sich aus mitbringt und nicht erst aufwendig herstellen muss. Also ich finde, das hört man einfach, dass das natürlich ein natürlicher Akzent ist. Das muss man echt sagen, die Besetzung, also auch im Synchron, ist richtig gut von The Big Bang Theory tatsächlich. Ja, danke, ja. Ich finde auch, dass das mit dazu beigetragen hat, warum die Serie so erfolgreich ist. Glaube ich wirklich. Also Richtig. vor allem Garrett auf Sheldon. Also ich kann mir keinen vorstellen, der Garrett, der Sheldon noch authentischer hätte darstellen können als Garrett. Und wenn man dann überlegt, dass Garrett ja auch die Stimme von Leonardo DiCaprio ist. Ja. Also das ist schwer rauszuhören. Man hört es schon, aber es ist halt noch mal wieder was ganz anderes. Ja, also ich kann eigentlich keinen einzigen Film mehr mit Leonardo DiCaprio sehen, ohne Sheldon zu hören. Das wirklich, also eigentlich hat mich die Rolle Sheldon auf ewig versaut. Muss ich ehrlich sagen. Interessant. Ja, total. Also ich weiß nicht, auch bei, wie hieß der? Django Unchained, dachte ich die ganze Zeit, da redet Sheldon. Also es war schon echt abgefahren. Auch eine weitere Sitcom-Rolle findet sich in deiner Vita. Du sprichst die Figur Nolan aus Anger Management, einer Sitcom mit Charlie Sheen in der Hauptrolle. Macht dir diese Arbeit Spaß? Du hast ja gerade gesagt, du bist eigentlich nicht so der große Fan von Schleifband. Was hast du gesagt? Lache? Lachschleifen. Lachschleifer. Comedy. Ja. Ja, also Nolan oder die Serie, weil was willst du genau wissen, ob wie ich die Rolle finde oder genau, die Serie ob dir die Serie, die Rolle Spaß gemacht hat? Ja, so viel spricht mein Nolan nicht. Sagen wir mal so, also es ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsrolle. Ich finde, er macht, wie sage ich denn das jetzt am besten? Du hast ja gesagt, der Schauspieler macht im Original, spielt er auch, weiß gar nicht richtig, was der da spielt. Ja, genau. Ich hab ja den gleichen Schauspieler, Derek, ach, wie heißt denn der weiter? Ich glaube, der heißt Derek, irgendwie sowas. Den habe ich ja vorher schon mal gesprochen in einer anderen Serie, das war Man in Trees. Und da hat er einen gespielt, der war so ein bisschen einfach. So, die Serie spielt in Alaska, in so einem Dörfchen. Und er ist so ein treu-dover, so ein bisschen bescheuert, aber wirklich liebevoll, also liebenswert. Also wirklich absolut tolle Rolle. Und da hatte ich wirklich wahnsinnig viel Spaß. Also die Serie hat mir unglaublich gut gefallen. Beziehungsweise dazu sprechen hat mir sehr gut gefallen. Das fand ich gut. Bei Anger Management finde ich ihn nicht ganz so gut. Sagen wir mal so, die Leute, die diese Serie geschrieben haben, nutzen nicht das Potenzial aus, das er mitbringt. Ich habe ihn auch mal bei Dr. House gesprochen. Da war er Derek Richardson. Dankeschön, Derek Richardson, genau der. Bei Dr. House habe ich ihn auch gesprochen. Und auch da hat er gezeigt, was er mehr kann. Ich finde, als Nolan bleibt er so ein bisschen hinter seinen Fähigkeiten zurück. Weil dieses Dauerstone-Ding, also, naja, irgendwann ist das so ein bisschen ausgelutscht, finde ich. Das passt halt irgendwo auch zum Charakter, ne? Und jeder Charakter eben aus dieser Gruppe, aus dieser Therapiegruppe, ist halt ein Stereotyp im Prinzip. Genau, alle, ne? Da gibt's den Schwulen und dann gibt's den schwulen Hasser, den Rassisten und die Tussi, genau, das ist mir irgendwie zu einfach. Ja, richtig. So, das ist mir zu sehr in Schubladen. Das finde ich nicht so schön. Das mag ich nicht. Obwohl die Serie tatsächlich nicht, also die kann man wohl gucken, so nebenbei, sag ich mal, so ohne Anspruch und dann einfach ran. Und deswegen finde ich auch zum Beispiel, Nolan hat da auch ein ganz cooles Timing, also du hast auch ein richtig gutes Timing, was diese Situationskomik angeht. Ja, danke, das muss ich natürlich immer ans ganze Team richten. Also wir haben da auch viel Spaß und der Regisseur, der gibt sich auch viel Mühe und der lacht sich auch wirklich ziemlich oft da hinten ganz schön kaputt. Das entsteht immer gemeinsam, ne? Und gerade weil ich auch wirklich Spaß habe, mit denen zu arbeiten, gehe ich auch wirklich gerne dahin. Und man kriegt halt auch mit, dass die anderen im Team auch wirklich Spaß haben, das zu machen. Und da gibt man sich auch Mühe. Nur ich persönlich finde halt, es ist nicht unbedingt meine Lieblingsserie. Jetzt kommen wir mal zu einer meiner Lieblingsserien, und zwar Suits. Dort sprichst du nämlich meinen Lieblingscharakter, Mike Ross, alias Patrick J. Adams. Ja. Bist du mittlerweile selbst Fan der Serie geworden, oder wie siehst du das? Und überhaupt mit dem Blick auf die Rolle? Ja, es ist auch eine meiner Lieblingsserien und ich war tatsächlich Fan, noch bevor sie überhaupt in Deutschland angelaufen ist. Allein vom Sprechen in der Serie, nun ist es ja auch eine sehr, sehr große Rolle, das heißt, ich kriege auch wirklich sehr, sehr viel mit, was was in jeder Folge so passiert. Und die ist einfach toll gemacht. Und das ist halt, ich weiß nicht mal, als was ich das einordnen soll. Wahrscheinlich als Dramedy oder sowas. Genau. So eine Drama-Comedy mit irgendwie ganz viel Juristerei mit drin und so. Auch ohne Lachschleife, ne? Und trotzdem vielen Gags. Ja. Ich finde die Serie echt stark. Und ich habe auch immer schon allen meinen Freunden irgendwie erzählt, dass sie das gucken sollen oder dass sie da mal reingucken sollen. Und war auch ganz traurig, als die so versendet wurde. Die hat so ein bisschen, die hat nicht den Erfolg gehabt, den sie verdient hätte. Aber soweit ich weiß, kriegt sie eine zweite Chance. Und die Leute, die Serie kennen, sind tatsächlich Fan. Also alle, mit denen ich geredet habe, ich habe auch Lob dafür bekommen. Das einer kam auch aus der Branche, der kam zu mir und meinte so, boah, Ozan, ich habe dich da gehört, habe ich in einem Rutsch durchgesuchtet, die ganze Staffel und finde ich ganz toll. Auch da ist, finde ich, die ganze Synchro durch die Bank weg fantastisch besetzt. Also ich meine damit jetzt nicht mich, aber ich meine tatsächlich alle anderen sind auch fantastisch besetzt auf ihre Charaktere. Und ich finde, das ist eine tolle Serie mit einer tollen Synchro. Und Mann, wir arbeiten da auch wirklich echt mit viel Liebe und auch ziemlich genau. Also da steckt viel Arbeit drin in dieser Serie. Gerade auch diese ganzen schnellen Wortduelle, Ja. ne? Und diese Dialoge zwischen Harvey und Mike sind auch immer ein Highlight, finde ich. Absolut. Und auch was der, ach, siehst du, der Lit, wie heißt er mit Vornamen? Louis. Louis, danke schön. Was der Louis da, da immer wieder runter betet, an auch die, überhaupt die ganzen Texte. Man darf auch nicht vergessen, bei so gewissen Serien, bei so Krankenhausserien ist das auch üblich, aber auch bei unserer Serie, bei Suits, dass man Leute noch mit ins Boot holt, die wirklich Ahnung haben von dem, was die Leute da im Original reden. Also sprich dieses ganze Fachchinesisch, die das Okay. so ein bisschen übersetzen. Also wir haben tatsächlich eine, einen Anwalt. Ich weiß gar nicht, was er für ein Anwalt ist, ich glaube Medienanwalt, der uns wirklich sagt, nee, dieses Wort heißt in der deutschen Juristensprache so und so oder spricht man so und so aus oder das ist, ja, also ich hoffe, dass auch viele Juristen diese Serie gucken, weil sie müsste eigentlich von der Sicht eines Juristen aus wirklich perfekt auf deren Sprache abgestimmt sein. Sehr, sehr interessant. Ja, das ist bei den ganzen Arztserien eigentlich auch so. Bei ER und so weiter, soweit ich weiß, war das auch immer so, dass da noch echte Ärzte mit zu Rate gezogen wurden. Wie heißt denn das? Wie spricht man denn überhaupt dieses Medikament oder dieses sowieso aus? Und das haben wir bei Suits auch. Und ich finde, ja gut, der Nicht-Jurist, der merkt das vielleicht nicht, aber ich glaube, ein Jurist, der merkt schon, ja, das sind alles, was die da sagen, das macht wirklich Sinn. Das gibt es alles wirklich. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Also hier nochmal der Appell von uns, wenn ihr Suits tatsächlich noch nicht kennen solltet, riskiert unbedingt einen Blick. Zumindest dann schaut euch mal die erste Staffel an, dann werdet ihr sowieso nicht mehr aufhören können. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Serie. Ja, Sehr, finde ich sehr auch. gut. Ja, In allen danke. Belangen. Also auch Synchronisation sowieso und du bist auf der Rolle auch echt klasse. Also ich habe für Danke. die Serie nur Lob über. Ja, Ich super, habe ich dir jetzt auch. auch schon ein paar Freunde empfohlen, die waren auch begeistert. Ja, cool. Mach weiter so. Genau. Du bist auch als Dialogbuchautor und Regisseur tätig. Wie Ja. kam es dazu und was macht dir von allen deinen Arbeiten eigentlich am meisten Spaß? Am meisten Spaß macht wirklich die Abwechslung. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ich das unbedingt mal machen wollte. Also sprich Regie führen. Das Dialogbuch schreiben ist eigentlich Grundvoraussetzung für die Regie. Bevor man das erste Mal Platz nimmt auf dem Regiestuhl, sollte man wirklich wissen, wie man Bücher schreibt. Und einfach nur mal Bücher vor sich zu haben, um zu wissen, wie so ein Buch aussieht, das ist noch nicht, wie soll ich das sagen? Das reicht noch nicht als Voraussetzung. Man muss auf jeden Fall auch irgendwie wissen, wie man auf die Schnelle mal ein paar Texte ändern kann und worauf man da achten muss und so weiter und so fort. Also Dialogbuchschreiben ist auf jeden Fall Mindestvoraussetzung für den Beruf als Regisseur. Und ja, die Abwechslung, die man hat, mal vorne sein, also vorne heißt am Pult vor dem Mikro und mal hinten sein auf dem Regiestuhl, das ist wirklich, das ist toll. Man hat, man erlebt den Beruf aus zwei verschiedenen Blickwinkeln und das ist das hilft. Das hilft sehr. Und macht, wie gesagt, auch viel Spaß. Ja, und wie bin ich dazu gekommen? Ich wollte es immer mal machen und habe auch so ein bisschen Klinken geputzt. Ist gar nicht so einfach gewesen, obwohl ich den Job schon so lange mache, wollte man mir jetzt nicht irgendwie einfach mal eine Regie anbieten. Also ich habe auch schon Bücher geschrieben, habe denen auch gesagt, guck mal hier, da und da habe ich schon gearbeitet und das habe ich schon gemacht. Und trotzdem hat man nicht irgendwie gesagt, so, ja, Mensch, Ozan, wir kennen dich schon und wir wissen, was du kannst und so. Ja, du, wir würden dir gerne mal auch mal eine Regie anvertrauen. Nee, ich musste da richtig Klinken putzen. Und ein Firmenchef, also von einer Synchronfirma, hat sich getraut und meinte so, ja, okay, Ozan, bei mir darfst du quasi ins kalte Wasser springen, darfst du die Füße nass machen. Ich gebe dir ein Projekt. Ich habe auch schon mit dem Kunden gesprochen, der findet die Idee auch gut. Und ja, hier hast du mal eine Serie, mach doch mal schön. Und das habe ich gemacht, also ich hoffe, es ist auch wirklich schön geworden und habe da auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt und ja, mache jetzt gerade wieder eine Serie. Ich hatte jetzt mal Lust auf Zeichentrick, weil Zeichentrick ist nochmal ganz was anderes. Ja, da sitze ich jetzt gerade dran und nebenbei spreche ich. Und was ich dann als nächstes mache, so regietechnisch, mal gucken. Ich suche mir das ganz genau aus, weil am Ende ist das Sprechen schon das, was ich hauptberuflich machen möchte. Aber hier und da ein bisschen Regie zu führen, ist auf jeden Fall gut. Und man lernt auch nochmal die Kollegen kennen. Du hast ja vorhin gefragt, ob wir alleine oder zusammen vor dem Mikro stehen. Da ich meistens alleine bin, kenne ich meine ganzen Kollegen gar nicht so richtig gut, nur vom Gang. Und als Regisseur hat man halt mit denen auch beruflich zu tun. Und da kriegt man überhaupt mal mit, was die alles können. Also ein paar von denen sind zum Beispiel mit Akzenten und Dialekten so unglaublich toll, das weiß man gar nicht, weil auf dem Gang spricht man halt nicht so. Genau, da spricht man da nicht chargiert. Warum sollte man auch? Ja, ganz genau. Und ich weiß gar nicht, was Leute zum Teil für wirklich wunderschöne Chargen haben, also für Zeichentrick geradezu prädestiniert. Logan Lerman leist du ebenfalls deine Stimme. Einer der aufstrebenden Jungschauspieler in Hollywood. Ganz besonders gefallen hast du mir übrigens in Vielleicht lieber morgen, einem Drama. Manch machen Filme mit dir, mit ihm, dir auch Freude? So. Lass ich drin. Ich verstehe dich gut. Ja. pass auf. Also den Logan Lerman, den habe ich das erste Mal gesprochen in Percy Jackson. Und da wusste ich nicht so genau, was ich mit ihm anfangen sollte, weil der ist doch deutlich jünger als ich. Ich erinnere mich noch, das gab in dem Film eine Szene, da hat er zu seiner Mutter gesagt, Mama, ich bin zurück. Und sie ruft zurück, echt? Ist ja toll, wie war die Schule? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als ich das aufgenommen habe, war ich irgendwie Ende 20, vielleicht schon 30. Und das war schon ein bisschen komisch, dass ich dann irgendwie rufe, so Mama, ich komme zurück. Also die Zeiten, wo ich noch Leute gesprochen habe, die noch zur Schule gehen, die sind einfach echt schon vorbei. Und da war ich ein bisschen irritiert. Aber es hat wohl trotzdem gut funktioniert. Die meinten auch im Original, hat eine eher tiefe Stimme und ich habe mich ein bisschen jünger gemacht und siehe da, ist es gar nicht unbedingt so aufgefallen. Vielleicht lieber morgen habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass die wieder an mich gedacht haben. Und ich finde diesen Film nicht nur unglaublich toll, sondern wir haben bei diesem Film wirklich sehr, sehr, sehr viel gefummelt, sage ich mal. Haben wirklich auf die kleinsten Nuancen geachtet, haben unglaublich viele Aufnahmen gemacht, bis wir dann endlich den Take hatten, so wie wir ihn wollten. Und in diesem Projekt steckt so viel Liebe drin, dass das auch eins meiner Lieblingsprojekte ist. Ich habe irgendwann mal im Internet gelesen, dass die Leute sich darüber beschwert haben, dass ich definitiv zu alt klinge. Das kann ich mir vorstellen. Ich bin auch wirklich fast 10 Jahre älter als der. Wir wollten aber trotzdem, dass ich nicht allzu viel chargiere, sondern dass es so natürlich wie möglich bleibt. Weil er hat ja diese angenehme Erzählstimme. Ja. Und wenn ich mich da irgendwie jünger drücke, dann klingt das irgendwie nicht mehr so ganz nach mir. Das klingt dann irgendwie unnatürlich. Und deswegen kann es sein, dass ich wirklich da ein bisschen zu alt drauf klinge. Ich persönlich kann das nicht beurteilen. Ich bin da total subjektiv. Ich finde nur diesen Film grandios. Also, und auch Logan Lerman hat sich da echt was Tolles hingelegt, finde ich. Auf jeden Fall. Also Vielleicht lieber morgen ist wirklich ein sehr, sehr schöner, trauriger, eigentlich ein Film, der alles hat irgendwo. Ja, finde ich auch. Auch Nicholas Hoult sprichst du, so auch als Beast in den X-Men-Filmen oder in Warm Bodies. Wie ist es denn, einen blauen Mutanten oder einen Untoten zu synchronisieren? Oh, okay. Also zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. An einem Schauspieler, an einem Synchronsprecher. Ja, und der hat auch schon wieder ein neues Projekt, glaube ich, am Laufen. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Und die paar Schuhe musst du dir jetzt einmal anziehen. Ja, also Warm Bodies hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war mal wieder so eine Rolle, die hatte ich vorher noch nie gehabt. So ein sprechendes, ja, was ist das, so ein sprechender Untoter, wie so ein Zombie halt. Das ist schon lustig. Also ich musste halt ganz viel knurren. Und in das Knurren noch ein bisschen Sprache verpacken. Es durfte nicht zu sehr nach Sprache klingen. Aber es musste und sogar Gefühle. Ne? Ja, genau. Und es musste sogar so ein bisschen, ne, genau, Gefühle mussten auch durchscheinen und so. Und es durfte aber nicht zu menschlich klingen. Es musste trotzdem verständlich sein. Und es war nicht ganz einfach. Also da haben wir auch ganz schön dran gefummelt. Aber auch das ist, finde ich, ein sehr, sehr interessanter Film. Habe ich sehr positiv in Erinnerung. Also auch die Arbeit daran. Hat viel Spaß gemacht. Und X-Men, ja, ich meine, X-Men, ne, kenne ich alle Teile und ist einfach toll, da mitzumachen. Und auch eine sehr interessante Rolle, auf jeden Fall. Er spricht jetzt nicht so viel in dem Film, aber einfach Teil dieser Saga zu sein, macht dann auch schon irgendwie Spaß. Und auch da legt man halt viel rein. Es ist halt, man ist mal sehr neugierig und sagt, oh boah, was passiert denn noch, was passiert denn noch? Und mal gucken. Also der Regisseur, der hat uns nicht immer komplett erzählt, was da so passiert, um quasi die Spannung für uns hochzuhalten. Ja. Und ich habe mich auch sehr gefreut, ihn dann endlich im Kino zu sehen, um dann den ganzen Film am Stück zu sehen. Ja, aber wie gesagt, so groß war die Rolle da ja gar nicht. Im Anime Dragon Ball GT hast du Son Goten gesprochen. Was war das für dich für ein Charakter und hattest du auch Spaß dabei? Das ist wieder so ein Projekt, an das ich mich nicht mehr so richtig erinnere. Das war... Ist schon länger her, genau. Ja, ja, das ist wirklich so lange her, dass ich das gar nicht mehr so genau weiß. Ich glaube, auch die Rolle war nicht besonders groß. Nee, er spricht relativ wenig oder kommt relativ selten vor, richtig. Ja, also auch das war so ein Projekt, von dem ich nicht wusste, wie groß es eigentlich werden würde. Als ich damit gesprochen habe, wusste ich nicht, dass am Ende irgendwie mein halber Freundeskreis das guckt. ja, leider wurde es in Deutschland ziemlich verstümmelt. Nicht durch die Synchro, aber dadurch, dass man komplette Folgen ausgelassen hat, weil die angeblich zu brutal sind und dass einzelnen Folgen halt derbe zerschnitten hat im Auftrag von RTL 2 und dadurch eben diese Folgen und diese Szenen auch nicht synchronisiert wurden, sodass jetzt auch keine gescheite DVD-Veröffentlichung oder so möglich ist. Ja. Und das ist halt das, was an der Serie ärgerlich ist. Ansonsten ist es natürlich Dragon Ball und Dragon Ball ist natürlich was, das kennt man allein vom Namen her. Ja, genau. Aber ich hab nie irgendwie jemandem erzählt, also wenn die mich so fragen, Mensch, wo hast du denn schon so mitgesprochen, habe ich Dragon Ball nie erwähnt, weil die Serie, da war ich so ein kleiner Charakter. Und da kann ich nicht wirklich sagen, das hat mich irgendwie berührt oder so. Das war einfach, das ging einfach zu schnell vorbei. Auch in Kanan, einem weiteren Anime, hast du als Minoru Minorikawa gesprochen. Auch wenn du noch nicht sehr viel Anime in deiner Vita hast, was hältst du von ihnen und dem synchronisierten Werk, also Kanan? Ich habe es leider nicht gesehen, als es am Ende fertig war. Aber es hat viel Spaß gemacht. Es war ein sehr lustiger Charakter. Und überhaupt Japanisch ist auch immer sehr interessant. Also ich weiß noch, der O-Ton war Japanisch. Und auf den japanischen Mund, auch wenn er nur gezeichnet ist, auf den japanischen Mund deutsche Worte zu legen, ist zum Teil echt nicht ganz leicht. Und im Original sprechen die auch einfach anders, ne? Also die Japaner haben einfach einen anderen Singsang und wenn sie synchronisieren, klingen sie auch nochmal ganz anders. Und es ist manchmal gar nicht mal so einfach, dieses harte nicht abzunehmen im Deutschen. Wenn man es im Deutschen so kopieren würde, da würden die Leute sagen, was ist das denn für ein Quatsch? Dann sagt der Regisseur nachher, das klingt mir zu japanisch, richtig? Ja, es war eine Regisseurin. Ach so. Okay. Und sie spricht zwar kein Japanisch, aber sie hat schon irgendwie so ein bisschen darauf geachtet, dass das irgendwie so klingt, dass die deutschen Zuschauer auch Spaß damit haben. Und ich bin total Japan verliebt, aber diesen Singsang konnte ich einfach nicht abnehmen. Ich musste da was anderes draus machen. Aber trotzdem, natürlich, die ganze Haltung ist gleich geblieben. Ne? Er war mal so ein bisschen hektisch und hatte immer seine Kamera sofort zur Hand und Man versucht halt irgendwie die Serie, auch die Figur nicht zu zerstümmeln, aber ein bisschen halt eigenen Charme so mit reinzubringen. Genau, also das ist so ein Projekt, da habe ich bestimmt auch ein bisschen mehr von mir mit reingelegt, weil das, was er im Original gemacht hat, das konnte ich so einfach nicht machen. Das ging einfach nicht. Du sagst, du bist Japan verliebt. Inwiefern äußert sich das auch, was den Bezug Anime angeht? Weil so viele Anime-Rollen hast du tatsächlich noch nicht gesprochen. Ja, das stimmt. Nee, ist eigentlich ziemlich schade. Ja. Ja, das stimmt. Also ich habe manche andere Sachen gemacht, da wurde einfach so viel gebrüllt. Da hatte so diese Anime-Schiene für mich auch nicht so einen großen Reiz, um ganz ehrlich zu sein. Da wird immer viel, also es wird, wenn gekämpft wird, dann schreien die sich immer die Lunge aus dem Hals. Das kann für einen wirklich sehr, sehr, sehr anstrengend werden. Vor allem, wenn man an dem Tag noch zwei weitere Termine hat und schon nach dem ersten dann irgendwie heiser ist. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Nee, ja, es ist sicherlich schwierig. Aber ich bin tatsächlich insofern Japan verliebt. Ich war zweimal da und ich finde das Land einfach großartig und bin großer Fan davon. Von dem Land und Leuten und Kultur und kann auch nur jedem raten, sich auf jeden Fall mal nach Tokio zu begeben und sich das da anzugucken. Das ist wie in einer anderen Welt. Werde ich auf jeden Fall noch machen. Ja, unbedingt. Also es ist ein großer Lebenstraum von mir. Mindestens einmal. Ja, es ist leider sehr, sehr teuer, aber es ist auf jeden Fall die Reise wert. Was unterscheidet für dich denn persönlich Film- und Serienrollen? In Serien kann man viel mehr erzählen. Wobei man sich in einem Kinofilm, also ne, wenn man so die Geschichte erzählt, da muss man sich halt kurz fassen. Und dadurch, dass man in der Serie halt den Charakter viel besser kennenlernt, wächst sie einem auch viel mehr ans Herz, würde ich mal sagen. Aber sonst, was die Gestaltung angeht, man darf nicht vergessen, so ein Kinofilm läuft halt in einem Kino und so ein Kino ist sehr groß, vor allem die Leinwand ist sehr groß. Und wenn dann mal jemand in Großaufnahme zu sehen ist, dann ist der Mund, weiß ich nicht, vielleicht 1 Meter breit oder so. Das heißt, da muss man wirklich sehr, sehr, sehr genau darauf achten, dass das auch wirklich tipptopp synchron ist. Das müssen wir eigentlich immer, aber gerade im Kino fällt eine Asynchronität schon schnell auf, schon sehr auf. Du bist ja auch für Aber Serien tätig. Also Buch und Regie machst du ja für The Killing oder The Beauty and the Beast. genau. Da musst du ja auch dann quasi die Geschichte halt so erzählen, dass es auch im Deutschen passend ist, ne? Ja, ganz genau. Ganz genau, das auf jeden Fall. Aber wolltest du jetzt wissen, ob ich, wie ich den Unterschied sehe als Regisseur oder als Sprecher? Du kannst ja beides erzählen. Ja, also genau, also als Sprecher musst du halt wirklich noch mehr darauf achten, dass auch immer alles schön synchron ist. Und dann kann es halt sein, dass du so eine Aufnahme halt nicht 10-mal machst, sondern wirklich 20-mal oder statt 2-mal 8-mal oder so. Aber da steckt halt wirklich meistens ja mehr Zeit drin, weil dann oft auch das Geld dann dafür da ist. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, ne? Zeit ist Geld. Und so ein Kinofilm, da kann es schon sein, dass man in einem einzigen Film 3 Wochen sitzt. So viel Zeit, also ausgedrückt in Zeit, also so eine Serie, so ein 40-Minüter, sagen wir mal 2, 2,5 Folgen. Wenn wir für 2,5 Folgen 3 Wochen brauchen würden, das wäre unbezahlbar. Also das macht auf jeden Fall schon mal einen großen Unterschied aus. Und ne, je mehr Zeit man hat, desto mehr kann man sich dann auch auf die Rolle einlassen, kann sich auch die Szene komplett im Vorfeld nochmal einmal komplett angucken und dann fängt man erst an, sie zu sprechen. Das ist in Serien oft gar nicht möglich aus Zeitgründen. Und ja, also da kann man noch genauer arbeiten. Das ist sehr schön. Und aus der Sicht des Regisseurs genau das Gleiche. Ich habe halt nicht so viel Druck. Dafür habe ich manchmal andere Probleme. Ja, da will ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen, aber als Regisseur ist es einmal schön, wenn man nicht im Stress ist und mit den Synchronsprechern und dem ganzen Team einfach ein bisschen langsamer arbeiten kann und dann noch mehr Liebe reinstecken kann. Auch in der Mystery-Serie Lost hast du mitgesprochen, nämlich Boone bzw. Ian Somerhalder. Hat dich während der Arbeiten daran vielleicht auch die Serie an sich fesseln können, beziehungsweise auch dein Charakter? Du sprichst ja den Ian auch in Vampire Diaries. Genau, also die Serie, das war wirklich eine ganz traurige Geschichte. Ich habe mich nämlich wahnsinnig auf diese Serie gefreut. Als wir angefangen haben mit den Synchronarbeiten, war schon klar, dass die Serie so eine Art, also das ist so quasi die Premium-Serie für ProSieben. Und da gab es ein Casting und ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, dass ich das gewonnen habe und dass ich Teil dieses Projekts werden konnte. Und war auch immer ganz neugierig, so, oh, was passiert denn noch und was kommt denn dann und danach und oh, und wie ist denn jetzt die Lösung? Und der Regisseur wusste es aber selber nicht. Und weil, ne, Fragen tun sich auf, Fragen tun sich auf und immer war das ganze Team so neugierig, so, oh, vielleicht machen die das so oder vielleicht lösen sie das so auf und so weiter. Und das hat eigentlich echt viel Spaß gemacht. Ich sage eigentlich, weil ich war leider derjenige, der als Erster gestorben ist. Und das war echt schade. Also, nachdem ich mich so gefreut hatte, dass ich dabei bin, war ich dann nach 15 oder 16 Folgen tot und noch in der ersten Staffel. Naja, und dann war es das für mich. Und ja, die Serie habe ich zwar trotzdem geguckt. Ich gebe zu, nicht alle Folgen, aber trotzdem, also ich habe die Serie trotzdem geguckt und hat auch nichts damit zu tun, ob ich da jetzt mitspreche oder nicht. Aber ja, daran kann ich mich noch erinnern, dass er relativ schnell dann dahin geschieden ist. Also er brauchte zwar 2 Folgen, um zu sterben, aber trotzdem war er recht früh weg. Ja, das stimmt. Und bei Vampire Diaries, deine Ansicht? Ja, ich werde wirklich sehr oft auf die Rolle angesprochen, nicht weil ich erkannt werde, aber wenn man mich so fragt, so ja, was hast du denn gesprochen, was ich kennen könnte? Und vor mir steht irgendwie ein junges Mädchen von, weiß ich nicht, 15 Jahren und ich sage Vampire Diaries, dann kann es sein, dass sie, dass ihr, weiß ich nicht, das Kinn auf die Brust fällt, ne? Also das ist wirklich sehr, sehr lustig. Und ja, die Serie macht auch viel Spaß. Ist halt wieder was ganz anderes. Da sind wir jetzt schon in der 6. Staffel Und ja, da kann es wirklich sein, also da kriege ich viel Fanpost zu oder irgendwelche Anfragen zu. Und ja, also das ist auch eine von den Serien, die viel geguckt wird und wo ich einfach oft drauf angesprochen werde. Auch zu Beginn von Breaking Bad hörte man dich bereits als Crazy Eight. Hättest du gedacht, dass die Serie so erfolgreich wird? Und wie war die Rolle für dich? Auch ich glaube, ich war auch wieder der Erste, der gestorben ist. Oder der Zweite, nee, der Zweite. Vor mir ist mein Partner gestorben. Dein Pech mit den guten Serien, richtig? Ja, ja, das ist wirklich so. Also, die sterben leider immer wieder. Was soll ich machen? ja, nee. Ich bete für Mike Ross. Ja, nee, ja, also nicht in der Serie. Bin ich mir auch ziemlich sicher, aber das wäre hart. ja, nee, auch bei Breaking Bad wusste ich nicht, dass das so ein Erfolg werden würde. Ich wusste gar nicht, in was für ein Projekt ich da geraten bin. Und als ich dann später gehört habe, ja, hier, tolle Serie, musst du gucken, Breaking Bad, meinte ich so, Breaking Bad, Breaking Bad, das hast du doch, warst du nicht neulich da im Atelier und hast da was gemacht und so? Aber auch die Rolle war klein und ich habe von der Serie eigentlich nichts mitbekommen. Und war für mich am Anfang eine Serie wie jede andere auch. Und erst später, als ich dann die Staffel geguckt habe, dachte ich mir so, boah, der hätte ruhig ein bisschen länger leben dürfen. Hätte ich gern ein bisschen mehr mit zu tun gehabt. Hast du denn durch deine Arbeit als Sprecher schon so einen richtig tollen Film oder eine Serie entdeckt oder so als kleinen Geheimtipp, wo du vielleicht ohne deine Arbeit gar nicht drauf gekommen wärst? Also Vielleicht lieber morgen war definitiv so ein Film. Den hätte ich mir bestimmt nicht angeguckt, weil ich gar nicht die Zielgruppe bin dafür. Und wäre auch gar nicht in dein Interessenradar gefallen, richtig? Ja, wahrscheinlich gar nicht. Aber ich muss dir sagen, dieser Film hat mich wahnsinnig berührt. Ja. Also wirklich, da steckt auch von dem Originalschauspielerteam unglaublich viel Liebe drin. Und also auch das Thema ist krass. Und ja, das wäre auf jeden Fall so ein Film gewesen. Ansonsten so einen richtig krassen Geheimtipp. Ja, ich hab ja gesagt, dass ich ein großer Fan bin von Emil Hirsch. Und der Emil Hirsch hat auf jeden Fall schon ein paar tolle Filme gemacht. The Darkest Hour war jetzt vielleicht nicht unbedingt der beste, aber der lief irgendwie auch im Kino. Aber wenn ich mich erinnere, so der Film Killer Joe zum Beispiel, der war wirklich klasse mit, na, wie heißt der? Sexiest Man Alive? Wie heißt der? Matthew McConaughey. Ach so, genau. Matthew McConaughey. Ja. Genau, jetzt ist mir gerade wieder eingefallen. Matthew McConaughey. Also der, genau, Benjamin Fels. Genau. Der hat da drin den Bösewicht gespielt. Und eigentlich kennt man den ja nur so als smarten Vorzeigetypen. Und da spielt er so eine richtig böse Rolle. Im Original mit einem richtig fetten Südstaaten-Akzent. Das ist leider im Deutschen natürlich davon flöten gegangen. Aber das ist auf jeden Fall auch ein echt sehenswerter Film. Und wer mehr so die Arthouse-Ecke mag, Prince Avalanche, hat auch wirklich viel Spaß gemacht, ist aber, da muss man Zeit für haben. Also das ist kein Action-Kino, echt nicht. Und wenn du dir dann so einen Film anschaust, bei dem du selbst mitgesprochen hast, kannst du deine Stimme dann ausblenden? Oder kannst du dich gar nicht richtig auf den Film einlassen in der Synchrofassung? Also wenn ich mich selber höre, ist es wirklich besonders schwer. Das ist auch für mich manchmal irritierend, wenn ich mich dann in irgendeiner Serie erkenne, wo ich gar nicht mehr Kontext hast. Wusste. Ja, ich wusste gar nicht, dass ich da mitgemacht habe. Zum Beispiel, ich gucke eine CSI-Folge und plötzlich, ich war in CSI schon mal ein Mörder und schon mal ein Zeuge und schon mal einfach nur jemand, der durchs Bild gelaufen ist, irgendwie kurz was gesagt hat. Und dann gucke ich halt eine CSI-Folge und dann ist es doch zufällig die Folge, in der ich mitgemacht habe. Und ich erkenne mich plötzlich so, oh, das bin ja ich. Und ab dem Moment kann ich die Folge nicht mehr normal gucken. Ab dem Moment bin ich dann plötzlich so, ach ja, stimmt, und da war ja das und ja und ach ja, richtig, da waren wir in dem Studio, stimmt ja genau, und dann ist eigentlich schon vorbei. Wenn ich es im Vorfeld weiß und vielleicht auch schon mal gesehen habe, dann kann ich es ein bisschen ausblenden. Aber wenn ich mich zum ersten Mal in dem Film höre, dann achte ich auf so viele Sachen und denke mir so, oh, das hast du jetzt aber nicht so schön gemacht oder ah, da klingst du ein bisschen so und so oder ein bisschen, da hört man, dass die Nase zu war und so, und da kann ich nicht wirklich Ruhe geben. Und auch bei Kollegen, die ich wirklich sehr, sehr gut kenne, ist das sehr, sehr schwer. Also wenn ich zum Beispiel am Abend noch irgendwie mit jemandem, weiß ich nicht, was trinken war und am nächsten Tag höre ich ihn im Kino, dann habe ich das Gefühl, das ist halt mein Kumpel, mit dem ich am Abend vorher noch ein Trinken war, und kann dann gar nicht mehr so richtig trennen zwischen die Stimme, mein Freund, und die Rolle, das, was ich da im Film sehe. Könntest du dir denn vorstellen, einen ganz anderen Beruf auszuüben? meine, du warst ja von Anfang an eigentlich im Synchron oder hast studiert oder Abitur gemacht, aber einen richtig anderen Beruf. Ja, ich hatte mal eine Zeit lang noch was anderes gemacht, aber bin dann wieder zum Synchron gekommen, weil ich gemerkt habe, also gerade so den ganzen Tag am Computer zu sitzen, das kann ich einfach nicht. Ich arbeite wahnsinnig gerne mit Menschen und auch gerne im Team. Ich brauche unbedingt irgendwie Leute um mich herum. Und auch eine entspannte Arbeitsatmosphäre. Also ich bin auch niemand, der irgendwie jeden Tag im Anzug zur Arbeit gehen könnte. Da bin ich überhaupt nicht der Typ für. Ich bin eher so der Turnschuh- und Jeans-Mann. Und ja, dafür liebe ich auch meinen Beruf, dass das alles gegeben ist. Und ja, ich könnte mir auch vorstellen, etwas anderes gemacht zu haben. Aber ob ich nach, weiß ich nicht, ich mache jetzt seit 25 Jahren Synchron, also ob ich in irgendeinem anderen Beruf nach 25 Jahren Synchron immer noch so viel Spaß hätte, wie ich es beim Synchron habe, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Das glaube ich nicht. Was machst du denn dann neben deinem Beruf am liebsten? Ich treffe mich gerne mit meinen Freunden und mache viel Sport oder bin einfach sonst draußen. Also im Winter ist das immer so ein bisschen bedrückend, dass man irgendwie nicht so viel draußen Zeit verbringen kann, aber im Sommer bin ich eigentlich den ganzen Tag draußen. Eine bestimmte Sportart auch? Ach, alles Mögliche. Alles Mögliche. Also, Multifunktionssportler, Fußball, Basketball? Ja, ne, ich habe mich so ein bisschen auf so etwas abgefahrene Sportarten konzentriert. Okay. So Baseball habe ich lange Zeit im Verein gespielt und ja, nicht ganz so abgefahrenes Beachvolleyball und alles, was mit Fliegen zu tun hat, finde ich total toll. Und im Winter Wintersport, so Skifahren, Snowboardfahren, sowas. Was hältst du davon, dass statt richtigen Synchronsprechern doch oftmals Prominente vors Mikrofon geholt werden, um das Marketing für einen Film zu pushen und halt ja so ein bisschen auf der Werbeschiene zu fahren? Ja, es ist genauso, wie du gesagt hast. Also es ist eine reine Marketinggeschichte und ich finde das ziemlich traurig, wenn das mittlerweile der einzige Grund ist, weshalb irgendwelche Leute geholt werden, um zum Beispiel die Hauptrolle in irgendeinem Kinofilm zu sprechen, obwohl sie das überhaupt nicht können. Das finde ich absolut gruselig und es gibt auch schon Filme, die ich mir auf Deutsch nicht angucken kann, weil ich es nicht ertragen kann und ich dann wirklich das Gefühl habe, dass der Film durch die miese Synchro komplett zerstört worden ist. Und da gibt es wirklich einen Film, den ich wirklich über alles liebe und schon zigmal geguckt habe, aber ich ertrage ihn einfach nicht auf Deutsch und gucke ihn deswegen immer wieder auf Englisch. Und das ist echt schade, weil alle anderen in dem Film waren gut. Aber eine einzige Rolle, die komplett fehlbesetzt worden ist mit einem Promi, der überhaupt keine Ahnung hat davon, also auch nicht auch kein Moderator ist oder sonst irgendwie mit Schauspiel zu tun hat, der hat es einfach so gar nicht drauf gehabt und der hat für mich den Film unguckbar gemacht. Und den habe ich auch schon in einem Computerspiel gehört, das war auch wirklich grenzwertig, also eigentlich ging gar nicht. Und ich höre den halt sofort raus und es ist einfach schade, dass es offenbar Leute gibt, die meinen, dass irgendwie Synchron einfach jeder machen kann. Und da nimmt man irgendeinen Promi, nimmt sich ein bisschen mehr Zeit als sonst üblich und dann soll der eine richtig große Rolle, wenn nicht sogar die Hauptrolle, in einem Film sprechen. Und ich finde, das ist ein absolutes Unding. Es gibt natürlich Leute, die haben das, die können das, ja, Anke Engelke und Christian Tramitz und Bulli Herbig und Rick Kevanian und Otto. Ja, die machen es alle wirklich wunderbar, aber die machen das auch nicht zum ersten Mal. Das heißt, die haben im Vorfeld das schon oft gemacht und bringen nicht nur Erfahrung, sondern richtig Routine mit. Und deswegen ist das, habe ich mit den Leuten überhaupt kein Problem. Aber wenn man Leute holt, die das wirklich noch nie gemacht haben, dass man sich da vorher gar nicht mit denen auseinandersetzt und sagt, du, üb doch mal ein bisschen oder wir schicken dich hier mal in so einen kleinen, in so einen Crashkurs oder ja, wir nehmen vielleicht lieber doch den Sprecher und nehmen den Promi auf eine kleinere Rolle oder sowas. Das wird überhaupt nicht so richtig in Betracht gezogen, habe ich so den Eindruck. Und ja, da ist wirklich dieser Marketing-Aspekt auf einmal so groß und so wichtig, dass da mal so ein ganzer Film bei verhunzt werden darf. Und das finde ich einfach unmöglich und sehr schade. Und es macht uns auch klein, weil auch wenn ich keine Schauspielausbildung habe, denke ich, dass ich bei den ganzen Schauspielern und Profisynchronsprechern natürlich trotzdem das Handwerk irgendwo gelernt habe. Und es wäre echt schade, wenn irgendjemand mit null Training den Job genauso gut machen würde wie ich. Also wenn dem so wäre, dann würde ich entweder irgendwas falsch machen oder der Job wäre wirklich einfach viel zu leicht. Und das ist er nicht. Der Job ist alles, aber nicht leicht. Okay, und damit sind wir jetzt auch schon bei den beiden Abschlussfragen. Das dürfte eigentlich so, glaube ich, die längste Ausgabe sein. Ich danke dir schon mal dafür im Voraus, Osan. Es tut mir leid, ich hoffe, ich habe keinen gelangweilt. Nein, sehr schön. Umso mehr wir hier reden, umso mehr kommt ja auch dann für den Zuschauer bei raus. Also sehr, sehr schön. Einige echt coole Informationen rausgefunden hier bei dir. Und die letzten beiden Fragen wären dann noch: Gibt es Ratschläge, die du jemandem auf dem Weg geben würdest, der ebenfalls Interesse daran hat, einmal Synchronsprecher zu werden? Ja, also ihr kennt ja jetzt meinen Werdegang. Wenn man Synchronsprecher werden möchte, dann gibt es entweder die Möglichkeit, man macht eine Schauspielausbildung oder vielleicht auch eine Gesangsausbildung oder eine Musicalausbildung oder irgendeine Ausbildung, die einen qualifiziert für den Beruf. Oder man ist einfach mal sehr, sehr, sehr, sehr jung. Also Kids können natürlich auch ohne Schauspielausbildung beim Synchron sich versuchen, wie gesagt, mit Menge, dann kleine Rollen, dann werden die Rollen größer. Und dann müssen die quasi, so Learning by Doing, die müssen es dann quasi irgendwie bei der Arbeit lernen. Und allen anderen kann ich nur sagen, wenn es einen wirklich interessiert, Schauspielausbildung und dann probieren. Ab einem gewissen Alter ist es eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, unmöglich. Denn dann gibt es schon so viel Konkurrenz auf dem Markt, also so viele ausgebildete Schauspieler und Synchronkinder, die quasi als Kinder angefangen haben und dann in den Job reingewachsen sind, so wie ich. Um sich gegen die Leute durchzusetzen mit null Erfahrung, ist fast unmöglich. Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Ja, also du meinst jetzt die Synchron-Fangemeinde? Ja, vielleicht auch deine Fangemeinde. Ach, meine Fangemeinde, oh Ja, Gott. sicher. Ja, also ich persönlich spreche nicht von Fans. Ich finde es toll, dass es Leute gibt, die das, was ich mache, toll finden. Und das ist unglaublich viel, also es ist toll fürs Ego, keine Frage. Und wir kriegen sehr, sehr wenig Anerkennung für das, was wir machen. Also wenn ich nicht hier und da mal eine nette E-Mail bekommen würde oder irgendwie einen Text über Facebook oder so, dann würde ich ja gar kein Lob bekommen. Und deswegen tut das einem schon sehr, sehr gut, wenn das, was man macht, auch bei den Leuten gut ankommt. Also das finde ich ganz toll und ja, macht weiter so. Aber in erster Linie habt Spaß bei den ganzen Filmen und Serien, bei denen wir mitsprechen. Und ja, vielleicht lasst eine schlechte Synchro nicht einfach so durchgehen, sondern beschwert euch, wenn irgendwas richtig schlecht geworden ist, damit die Leute wissen, dass eine gute Synchro da sein Geld wert sein kann. Genau. Da muss man dann ja auch wirklich differenzieren und nicht immer alles verteufeln, sondern erstmal hören, ist das denn wirklich so schlecht, wie ich glaube? Oder habe ich mich vielleicht einfach zu sehr mit dem Original angefreundet? Ja, das kann auch sein, dass die Leute sich schon zu sehr auf die Originalstimme eingeschossen haben, aber so eine Umgewöhnung ist schon möglich. Also ich kriege das hin und wenn ich das hinkriege, dann kriegt das jeder hin. Ja, das war's dann mit dieser neuen Ausgabe. Osan, ich danke dir, dass du mein Gast warst. Ich danke dir für dein Interesse. Und ich hoffe natürlich, es hat euch auch wieder so viel Spaß gemacht wie mir. Und ich bitte euch dann darum, wieder fleißig zu kommentieren, mir Fragen zu schicken, die ich dann natürlich an die Sprecher stellen kann. Und natürlich, wie immer, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen grünen Daumen freuen, also eine positive Bewertung. Ja, dann sagen wir für diese Ausgabe auch schon mal wieder auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, macht's gut, bye-bye. Also die Rekordausgabe im Oh Mann, Prinzip. ey. Also, Okay. 1,5 Stunden ist jetzt die Rohfassung. Mal gucken. Ja, ich glaube, wenn du alle Äs rausschneidest, ist noch eine Dreiviertelstunde übrig.